WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, kleine Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Auch heute freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und wir machen jetzt weiter, wo wir gestern Nacht aufgehört haben. Nämlich mit dem Johannes, 39 Jahre. Hallo Johannes. Ja, hallo, hallo Domian. Johannes, mir hat's ein bisschen aufgeregt, ja. Aber danke, dass er mich nochmal drangenommen hat. Sehr gerne, weil das wirklich sehr kurz gestern war und es sicher noch einiges zu besprechen gibt. Haben wir dich jetzt nochmal zurückgerufen. Ich fasse mal eben für die Leute zusammen, die gestern nicht dabei waren. Du hast uns erzählt, dass du vor 8 Wochen, glaube ich, ne, ungefähr vor 8 Wochen eine Prostituierte kennengelernt hast. Du warst einmal bei ihr, es ist nicht zum Sex gekommen, sondern ihr habt quasi bei dem ersten Gespräch beiderseitig beschlossen, dass ihr befreundet sein wollt, sozusagen zusammen sein wollt. Ja. Und jetzt ist diese Prostituierte nach Rumänien verreist und du hast ihr 10.000 Euro mitgegeben. Ja. Sag's nochmal, was war eigentlich der Grund für diese 10.000 Euro? Also das Ganze hat sich natürlich gesplittet. Das Ganze hat sich natürlich nach und nach aufgebaut. Ich habe sie schon mehrmals getroffen, auch dann noch später in ihrem Bordell. Aber aus Respekt halt habe ich mich dazu entschlossen, mich bei unserem ersten Treffen halt, dass wir da halt keinen Sex haben. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, es wäre eine bessere Voraussetzung für eine Beziehung. Ja. Und habe dann auch, um noch länger mit ihr sprechen zu können, halt im Prinzip noch einmal 150 Euro für eine Stunde bezahlt. Ohne Sex? Ohne Sex, nur zum Sprechen? Nur zum Sprechen, ja. Und so seid ihr dann aber zusammengekommen, so kann man das sagen, ne? So sind wir dann zusammengekommen, und du würdest auch sagen, das ist jetzt eine Beziehung? Nein, also mittlerweile ist es praktisch schon vorbei, weil ich halt letzten Endes zumindest aus ihrer Sicht jetzt kein Geld mehr zu ihr schießen konnte, konnte. Jetzt kommen wir nochmal zu den 10.000 Euro. Sie wollte, sie hat dich um 10.000 Euro gebeten. Für was will sie das Geld haben? Also sie hat ein Haus. In Rumänien? In Rumänien, ja. Da hatte sie einen Kredit und dieser Kredit, den wollte sie also für mich schneller ablösen. Ich habe gesagt, sie sollte das Haus unabgezahlt verkaufen für weniger Geld. Mhm. Aber sie hat gesagt, es ist nicht möglich und hat sich dann einfach ohne mein Wissen dazu entschlossen, das dann schneller abzubezahlen. Okay, aber dafür braucht sie dein Geld, deine 10.000 Euro. Die hast du ihr bereits gegeben. Ja. So, sie ist zurzeit auch noch in Rumänien. Ja, im Krankenhaus. Im Krankenhaus, darauf kommen wir gleich. Vorab noch die Frage, hast du so viel Geld, dass du locker mal 10.000 Euro auf den Tisch legen kannst? Also ich hatte noch einen Teil von einer Erbschaft. Und um ihr halt zu helfen, habe ich sehr viel noch von meinem Privatbesitz verkauft. Was denn zum Beispiel? Ja, einen sehr großen motorangetriebenen Rasenmäher mit 3 Gängen und Rückwärtsgang oder dann zum Beispiel einen 5 Meter langen Anhänger und solch, mein Auto und so weiter. Dein Auto hast du auch noch für sie verkauft? Ja, das war aber nicht mehr fahrtüchtig und es kommen dann doch einige Dinge zusammen, die du vielleicht im Alltag noch hättest brauchen können. Heißt das auf jeden Fall. Heißt das im Klartext, du bist jetzt blank? Ja, bis auf 8 Euro, genau. Bis auf 8 Euro. Ja. Bist du im Moment berufstätig? Nein. Du kriegst Arbeitslosengeld oder Hartz IV oder von was lebst du? Nee, also ich habe Depressionen und ich habe mich jetzt also nicht mehr in Gang setzen können, weil ich habe jetzt auch kein Geld mehr für meine Medikamente und ich habe jetzt noch einen jetzt halt keine Medikamente mehr gegen meine Depressionen und fast keine Medikamente mehr gegen meine Epilepsie. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du hast keine Medikamente mehr. Warum hast du die Medikamente nicht mehr? Ja, weil ich halt in Untätigkeit jetzt dann mich auch nicht mehr um meine Post gekümmert habe und sie wollte halt, das Geld hat halt für diese notwendigen Tätigkeiten, um das Haus zu verkaufen, nie gereicht. Ich verstehe, du hast deine ganze Aktivität da reingepumpt und hast dich und all dein Leben vernachlässigt. So, jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Sie liegt im Krankenhaus in Rumänien? Ja. Was hat sie denn? Also sie ist von einem Auto angefahren worden, aber ich bin mir selbst nicht sicher, ob das auch stimmt. Also sie hat mir Bilder geschickt, wo sie halt ihr Bein eingemummelt hat da und sie ist halt auch selbst Krankenschwester und sie hat auch einen Zugang am Arm und den Arm verbunden, aber auch das Baby von ihrem Bruder war auch schon im Krankenhaus und hat dafür Geld gebraucht. Will sie denn jetzt noch mehr Geld von dir haben, über die 10.000 hinaus, die du schon weggegeben hast? Will sie noch mehr Geld haben? Also sie hat deswegen praktisch den Kontakt abgebrochen, weil ich ihr jetzt in diesem Zustand, als sie jetzt gerade ins Krankenhaus ohne Krankenversicherung gekommen ist, kein Geld mehr geben konnte. Hättest du es ihr gegeben, wenn du es gehabt hättest? Ja, ich hätte es gemacht. Sie erpresst dich quasi damit. Ja, sie und hat es auch schon sehr deutlich gemacht. Also wenn ich ihr kein Geld mehr geben würde, jetzt bis an diesem Tag zum Beispiel, als sie noch in Deutschland war, dann hätte sie also die Beziehung beendet. Hat sie mir direkt per Telefon so gesagt. Das heißt, sie setzt sich enorm unter Druck. Ja, genau. Johannes, und was denkst du jetzt zu dieser ganzen Geschichte? Also es ist halt so, dass ich mich selbst darüber wundere, was Männer halt für die Hoffnung auf eine Beziehung, für die Hoffnung auf eine hübsche Frau neben sich, denen man Liebe spenden kann, alles tun und tun würden. Da höre ich jetzt eine gewisse Kritik heraus, aber du hast es ja selbst alles gemacht und würdest es sogar noch mehr machen, wenn du zum Beispiel das Geld noch hättest. Ja, genau. Aber ich sage dir, ich sage jetzt mal so ins Schwarze hinein, diese 10.000 Euro siehst du nie wieder, die hat die verprasst oder was weiß ich, die hat dich von oben bis unten belogen. Mhm. Und wahrscheinlich ist auch diese Story da mit dem Krankenhaus und dem verletzten Bein oder was auch immer, auch alles eine derbe Lüge. Die hält dich so richtig für blöd. Sie kann unglaublich gut lügen, Domian. Ja. Sie kann unglaublich lügen, Domian. Und sie ist auch sehr primitiv. Und es macht ihr auch überhaupt keine Probleme. Sie kommt aus einem ganz anderen Kulturkreis. Für ihre Familie würde sie alles tun. Und deswegen ist sie auch ins Bordell gegangen. Okay, soweit so gut. Mich interessiert nicht, was mit der los ist, sondern mich interessiert, was mit dir los ist. Was für eine Konsequenz ziehst du denn jetzt daraus? Ja gut, ich meine, welche Konsequenz soll ich ziehen? Ich muss natürlich von neu starten. Ne? Ich habe ja gar keine andere Möglichkeit. Ist die Sache für dich jetzt auch vorbei? Ja, also die zwangsläufig jetzt, ne? Weil ich kann sie nicht so unterstützen als der Mann, den sie gerne hätte. Hör mal, Johannes, ich fasse das nicht. Du relativierst das immer noch. Das heißt, wenn sie zu dir jetzt käme, wenn sie jetzt wieder anrufen würde, würdest du wieder bei Stöckchen springen oder was? Nee, das würde ich jetzt nicht. Aber ich will halt, dass sie gesund ist. Du weißt doch überhaupt, sei doch nicht so mitfühlend, Mensch. Die hat dich verarscht und betrogen. So hört sich das für mich ganz klar an. 1000-prozentig weiß ich es nicht, aber es hört sich so an. Verarscht. Also ich habe halt Fotos halt von ihr, wie sie halt da im Krankenhaus liegt. Johannes, hör mal zu. Wenn du der Frau 10.000 Euro gibst, hast du das übrigens schriftlich festgelegt? Hat die irgendwas unterschrieben? Nee, war alles nur mündlich und per WhatsApp halt so. Ne? Schön dumm. So, wenn du der 10.000 Euro gibst, dann erpresst die dich danach und sagt, wenn du mich nicht weiter unterstützt, dann ist Schluss, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Brauchst du denn noch mehr Beweise? Jede anständige Frau hätte jetzt gesagt, oh Gott, du hast all deine Sachen da verkauft, ich versuche mich jetzt hier durchzuschlagen und komme so schnell wie möglich zurück und wir machen das Beste draus. Das wäre eine anständige Frau gewesen, aber doch nicht sowas. Hallo, du musst mal wach werden, in was du da drin steckst. Ja, also sie wollte ja auch zurückkommen schon. Ja, sie wollte. Und wollte dann auch wieder als Prostituierte arbeiten, ja, um dann halt das Ganze zu beenden halt, ne, das ganze Finanzchaos. Aber es hat dann nicht gereicht, weil das Ticket dann 200 Euro teurer war. Diese ja, natürlich, und solche Sachen. Die 200 Euro wollte sie wahrscheinlich von dir auch haben, um zurückkommen zu können. Also sie hat es zumindest gesagt, ne. Mensch, Johannes, nochmal, kapierst du es denn jetzt, in was du da reingeraten bist? In welche Schlangengrube? Ja, also welche Auswirkungen das für mich hat, das weiß ich jetzt. Ja, da stecke ich jetzt so drin. Du hast dein schönes Geld ist weg. Du hast nicht viel, du hast nicht viel Kohle gehabt. Das ganze schöne Geld ist weg. Deine Gerätschaften, die du vielleicht auch gebraucht hättest, sind auch weg. Ja. Und du bist psychisch erkrankt oder hast zumindest Probleme und hast dich selbst auch noch vernachlässigt. Also das Schönste war halt, dass sie dann halt weggefahren ist nach Rumänien, obwohl ich mich dann umbringen wollte, weil ich registriert habe, wie viel Geld ich schon in sie reingesteckt habe und sie wollte dann trotzdem halt das Land verlassen. Ja, brauchst du noch einen Beweis? Nee, eigentlich nicht, nee. Eigentlich ist alles klar. Ja. Ja. Blockiere diese Frau? Wahrscheinlich wird die sich sowieso nicht mehr bei dir melden, weil die wird denken, den habe ich ausgemolken. Da ist eh nichts mehr zu holen. Wahrscheinlich wirst du die sowieso von ihrer Seite aus schon gar nicht wiedersehen. Mhm, aber bitte, das stimmt, ja. Aber bitte zieh du für dich auch die Konsequenz. Sollte sie in irgendeiner Weise nochmal ankommen, sag nein. Ja, also sie will auch gar kein Geld mehr von mir. Als ich gesagt habe, komm, ich schicke dir noch mal 100 Euro jetzt für die Tabletten, so, da hat sie auch gesagt, jetzt, nee, willst du nicht, ne? Naja. So, Johannes, jetzt möchte ich aber, dass mein Psychologe, der Frank, sich noch mit dir unterhält, wegen deiner seelischen Geschichten da und dir so ein bisschen jetzt auf die Gleise wieder hilft für die nächsten Tage, dass du Hilfe zur Selbsthilfe machen kannst. Das ist aber nett, ja. Sehr gut. Gut, Johannes, dann hoffe ich, dass du aus dieser krassen Geschichte lernst und ich hoffe sehr, dass du wieder auf die Beine kommst, natürlich auch gesundheitlich. Ja, danke. Wünsche dir danke. Viel Glück und du legst auf und der Frank ruft dich gleich zurück. Alles klar, gut. Mach's gut, ciao, ciao. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie Leute sich blenden lassen. Ich dachte immer, dass das eher Frauen passiert, aber es passiert eben auch Männern. Es ist ja unglaublich. Hier ist Knuti. Knuti, ja, Knuti, 56. Guten Morgen, Knuti. Hallo, Dorian. Hallo. Ist das eine Frau oder ein Mann? Eine Frau. Eine Frau, entschuldige bitte. Liebe Knuti, ich freue mich, dass du da bist. Ja. So, und was ist dein Thema? Also, mein Thema ist eigentlich das, dass ich jetzt am 13.04. mein totgeborenes Kind, was im sechsten Monat auf die Welt gebracht habe, tot, nach einem Autounfall, nach 30 Jahren beerdigt habe. Moment mal. Du bist 56. Du hast vor 30 Jahren ein Kind tot geboren. Vor 33 Jahren habe ich einen Autounfall gehabt. Es liegt ein Kind in die Straße. Halt mal den Hörer irgendwie anders. Ich kann dich akustisch nicht so ganz gut verstehen. Okay. Also vor 33 Jahren hattest du einen Autounfall und dabei eine Totgeburt. Ja, also das war so. Also das Kind ist über die Straße gelaufen. Das war ein 11-jähriges Kind. Und ich habe die Bremse dahinter manchmal draufgefahren. Ich war schwanger zu der Zeit. In wie viel Monat warst du schwanger? Sechsten Monat. Im sechsten Monat, ja. Ende sechsten Monat war ich schwanger. Ja. Und ja, das Kind hat überlebt. Das war alles in Ordnung. Autoschaden gehabt. Und dann ging es ja über Weihnachten. Das war ja dann, das war jetzt halt am Frauenarzt. Da waren noch Herzfehler da, das Kind hat auch gelebt. Und dann im Januar bin ich umgefallen, weil mein Kind schon 6 Wochen tot im Bauch. Du glaubst, ist das auf den Schock des Autounfalls zurückzuführen gewesen? Ach nee, es hat sich das Fenster abgelöst. Ja. Also kann das sein, dass das mit dem Autounfall zusammenhängt? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Hattest du das Kind 6 Wochen tot bei dir getragen? Im Bauch gehabt, ja. Genau. Das habe ich erstmal gar nicht gemerkt. Und dann bin ich ja irgendwann umgekippt. Mhm. Mein erstgeborener Sohn, der war dann da. Mhm. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht, dachte, was ist los? Und dann ging es so schlecht, habe ich dann zum Frauenarzt gefahren und der hat festgestellt, dass das Kind tot ist. Ist denn eine Geburt eingeleitet worden oder gab es einen Kaiserschnitt? Die ist eingeleitet worden, mhm. Geburt. Und das Schlimme war eigentlich das, dass die Geburt, also ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und dann wurde die Geburt eingeleitet. Mhm. Also erst einen Tag davor hingekommen und haben sie in die falsche Station gelegt. Und zwar waren da die Frauen, die wo ihre Kinder noch austragen sollten, mhm. also zerklärt hatten. Da kam morgens die Hebamme rein, hat dann Rundschall gemacht und jetzt hier macht Gymnastik. Ich bin natürlich liegen geblieben. Klar, ich hatte auch schon, wie soll ich sagen, so eine Schlaftablette gekriegt, sowas, was zu betäuben. Da hat sie mich angebrüllt. Da sag ich, was soll denn das? Da sagt sie, ja, wollen Sie, dass jetzt ein Tod geboren wird? Sag ich, mein Kind ist schon tot. Da ist sie rausgerannt. Da haben sie sich mit dem ganzen Bett rausgefahren. So. Da ging es weiter. So. Und dann? Hast du das Kind tot geboren. Und du sagtest vorhin, dass du jetzt erst am 13. April 2016, also nach 33 Jahren, dieses totgeborene Kind beerdigen konntest? Ja, klar. Ich habe dann das Kind, wie soll ich sagen, auf die Welt gebracht, ganz alleine für mich persönlich, mit einer Frau, wo sie mich dann reingelegt haben, wo für eine Totaloperation gewartet hat. Hm. Und da habe ich immer unterhalten, dann ist mein Kind auf die Welt gekommen und dann hat mein Kind angeguckt und dann kamen dann die Ärzte rein. Ich habe dann gesagt zu der Frau da, ich soll bitte klingeln, es wäre soweit, weil die immer gesagt haben, ich soll klingeln, wenn es soweit ist. Habe ich geklingelt, also habe ich die Frau geschickt. Und dann ist der Arzt gekommen, hat die Bettdecke von unten angehoben, hat mein Kind genommen, in so einem Plastikzeug da, was wir so Unterlagen haben, wie ein Beutel zusammengefasst und hat es weggetragen. Da kann ich nicht mein Kind gerne sehen. Er hat gemeint, das geht nicht. Also du hast das Kind gar nicht gesehen? Ich habe dich selber angeguckt. Ich muss dich wirklich immer wieder unterbrechen, weil ich dich nicht gut verstehen kann. Du hast das Kind nur kurz angeguckt? Ja, klar. Ja. Dann hat er das Kind mitgenommen. Wohin hat er das Kind mitgenommen? Der hat es in Müll geschmissen. Der hat es in Müll geschmissen? Ja, das kam in diese, wie soll ich sagen, ja, damals diese Tonnen da, die Fäkalientonnen da, wo sie auch die amputierten Arme reingeschmissen haben und Scheißdreck da. Wo die amputierten Arme und Beine reingeschmissen wurden. Ja, genau, die Gliedmaßen und Operationsabfälle und was weiß ich was. Ich wiederhole nochmal, du warst im 6. Monat. Das Kind war schon sehr, sehr, es war ein kleiner Mensch, natürlich. Ja, klar. So jetzt erkläre uns, wie das möglich ist, dass das Kind wurde damals in den Müll geschmissen und wieso kannst du es heute beerdigen? Weil ich es mental für mich machen musste. Bitte? Ich musste das nicht mental machen. Für mich persönlich habe ich das machen müssen. Achso, du hast es war ein du hast es rituell begraben, du hast es nicht real richtig, begraben. Genau. Das, nein. Ah, jetzt verstehe ich. Ich dachte, es wäre irgendwie aufbewahrt worden. Nein. Ah, jetzt verstehe ich. Wie hast du denn dieses Kind symbolisch quasi beerdigt? Ich bin zur Beerdigungsfeier gegangen von den Sternenkindern, stillgeborenen Kindern. Ja. Da bin ich hingegangen. Und da waren natürlich junge Mütter und junge Väter. Mhm. Und da bin ich hingegangen und habe das einfach mitgemacht. Mhm. Und die haben dann Kerzen angezündet, also eine schöne Trauerfeier. Mhm. Die haben die Kerzen angezündet und dann ist man rausgegangen. Und die haben auch eine Urne gehabt mit den ganzen eingeäschten Föten, haben die gehabt. Mhm. Und dann bin ich mit rausgelaufen und dachte, ja, irgendwie ist daneben. Aber ich dachte, ich mache das einfach mal, weil ich musste irgendwo mal einen Punkt finden. Ja. Und da waren aber auch die Hebammen dabei. Diese Hebammen, die haben jeden paarweise zusammengebundene Federn verteilt. Die haben was verteilt? Zusammengebundene Federn? Federn. Immer zwei Federn zusammengebunden. Und eine Feder hast du in das Urnengrab geschmissen oder gelegt und die andere Feder hast du mitnehmen können. Mhm. Und das habe ich gemacht. Mhm. Also ich habe dann eine Feder, natürlich kam mir komisch vor, aber irgendwie war es auch wichtig für mich. Ich habe die eine Feder da reingelegt und die andere Feder habe ich mitgenommen. Die hat jetzt auch in einer speziellen Kassette, auch mit dem ganzen Ritual der Trauerfeier, was da war, die Texte und alles, habe ich alles für mich eingeschlossen. Und das habe ich einfach im Ort des Abschiedes. Und ich habe dann danach auch mit dem Pfarrer geredet. Mhm. Wie kommt es, Knuti, dass du das 33 Jahre mit dir herumgetragen hast? Du, das ist, wie soll ich sagen, was soll das sein? Also damals, mein Mann hat gesagt, wir machen einfach ein neues Kind. Das finde ich auch, wie soll ich sagen, total verwerflich gewesen. Ich habe wahrscheinlich ganz viele Sachen verabschieden müssen. Gab es denn, bestimmt. Bist du dann nochmal schwanger geworden? Ja, ich habe noch zwei Kinder danach. Mhm. Vielleicht ist aber auch wirklich das so brutal, weil es damals so brutal verlaufen ist. Einmal das große Unglück, dass das Kind tot war. Und dann die Brutalität des Arztes, das dir einfach wegzunehmen und dir auch noch zu erzählen, dass es in den Müll geschmissen wird. Das stelle ich, stell ich mir so schockierend vor. Und kann das daher. Das ist krass eigentlich. Bitte? Das ist total krass eigentlich. Das ist übelst. Und das hat sich die ganzen Jahrzehnte nicht losgelassen? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Das war in den Zeiten, war das noch so, dass Kinder auch in diesen einfach entsorgt wurden? Ja, das bei meinem Kind ging es um 2 Wochen. Bitte? Um 2 Wochen ging es da. Das war einfach die Tragedauer, also lang, wie du schwanger warst, oder das Geburtsgewicht. Mhm. Hat beides nicht erfüllt. Mhm. Lebt dein Mann, also der Vater des damaligen verstorbenen Kindes, lebt er noch? Ja, klar. Hast du mit ihm, bist du mit ihm noch zusammen? Nein, nicht wirklich. Das ist ein anderes Thema. Ah ja, okay. Ja. Ich wollte nur fragen, ob ihr das zusammen gemacht habt oder ob du hast es alleine gemacht. Mhm. Wie, das war jetzt am 13.04. sagst du. Wie fühlst du dich heute, nachdem du das gemacht hast? Viel besser. Mhm. Ein Abschluss, ne, ist das? Ja, ich würde auch, wie soll ich sagen, anderen Menschen auch, also überhaupt Leuten wohl auch zuhören, raten, dass man einfach auch, wie soll ich sagen, egal was es betrifft, ob es das ist, was mich betrifft oder sonst was ist, muss immer irgendwo einen Abschluss finden. Mhm. Also das kann man nicht nur einfangen. Mhm. Das finde ich ganz wichtig gewesen. Ja, und du kannst es ja aus Erfahrung nur wirklich sagen, dass du 33 Jahre diesen Abschluss nicht gefunden hast. Richtig, genau. Und das Dumme war natürlich dann, dass mein drittes Kind dann auch noch behindert war. Mhm. Ja. Ich finde gut, dass du das gemacht hast, Knuti, und finde auch sehr nett, dass du uns das erzählt hast. Vielleicht bringt das den die eine oder andere oder den einen oder anderen auch auf die Idee, so etwas vielleicht auch mal symbolisch zumindest zu machen. Finde ich sehr gut. Also finde ich total wichtig. Total wichtig finde ich das, weil ich meine, das ist immer das, wie soll ich sagen, die Väter zeugen Kinder und die Frauen tragen es aus, und auch wenn es, wie soll es einem Kleinen so abgeht, Abort ist oder sonst was, das, eine Frau belastet unheimlich, weil eine Frau hat immer einen Kontakt zum Kind und die lebt es einfach auch. Und die Gefühle, die kannst du nicht einfach, wie soll ich sagen, runterschieben. Also ich würde auch allen Frauen raten, wenn sie, egal sowas ist, einfach das, wie soll ich sagen, so verabschieden. Mhm. Und ich fand es total wichtig, und jetzt kann ich auch hingehen, wenn ich mal irgendwann schaffe, dann auch vielleicht mal eine Windmühle hinstellen oder einen Hase oder was weiß ich was, ist das völlig wurscht. Aber ich habe es ob der Trauer. Und dann haben die auch, der Pfarrer hat auch zu mir gesagt, aber in der Trauerpredigt war das so, dass man die zweite Feder irgendwo fliegen lassen kann, einschließen kann, wie auch immer. Was hast du gemacht jetzt mit der zweiten Feder? Die habe ich erstmal eingeschlossen in der Kassette. Mhm. Und die zweite Feder, die werde ich irgendwann fliegen lassen mit meinen anderen drei Kindern. Verstehe. Liebe Knuti, danke für deinen Anruf. Toll, dass du es gemacht hast, und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, hier ist Sabine. Sabine ist 51. Guten Morgen, Sabine. Ja, hallo, Domian. Hallo, Sabine. Was ist dein Thema? Ja, und zwar, ich gucke ja deine Sendung schon seit ein paar Jahren. Ich finde die echt super, muss ich sagen. Und ich wusste nicht, dass ich mal deinen Rat bräuchte, aber ich glaube, jetzt ist es mal soweit. Ja. Ich habe im Internet einen jungen Mann kennengelernt. Wie jung ist der Mann? 33. Ja. Ja, und Hast du ihn gezielt gesucht oder hat er dich angesprochen? Nein. Wir haben uns auf so eine Seite kennengelernt, die damals schon mal offen war. Die ist gesperrt worden und dann wieder aufgemacht worden. Und ich habe gedacht, ach, wenn die neu ist, wirst du mal reingucken, bist ein bisschen neugierig. Das ist auch eine, wo man so Freunde auch hat, also ganz normale Freundschaften führt und so, also jetzt keine so eine Partnerbörse oder so, gar nicht. Ja. Ne? Na, ich wollte wissen, wer hat wen zuerst angesprochen? Er mich. Er dich, okay. Ja, angeschrieben. Angeschrieben, ja, das meine ich, ja. Ja, ja. Und Ja, da hat eigentlich relativ nett geschrieben, weil ich hatte vorher so komische Mails gehabt, die mir überhaupt nicht gepasst hatten. Die habe ich auch gleich gelöscht und habe gedacht, nee, das gefällt mir nicht mehr so wie früher und wollte das eigentlich wieder komplett löschen, das Profil. Und er war sehr nett. Wir haben uns dann auch angeschrieben hin und her, haben dann die Handynummern ausgetauscht und haben dann über WhatsApp so ein bisschen weitergeschrieben oder auch mal telefoniert, um die Stimme mal zu hören. Das war eigentlich so belanglos, ne? Ja. Ja, und somit hat sich das dann entwickelt, dass wir über jetzt knapp einen Monat, anderthalb Monate nur telefoniert hatten. Noch nicht getroffen? Noch gar nicht getroffen, ja. Nein, nein. Also nur telefoniert, das war immer ganz nett. Und ja, so ein bisschen haben wir uns dann so in unsere Stimme eigentlich verliebt, verguckt. Mhm. Aber das ist mir auch noch nie passiert, ne? Mhm. Am Anfang ging das so und dann, umso länger das wurde, umso mehr, ja, ist das dann halt so gekommen. Ne? Flirtet ihr am Telefon? Wie bitte? Flirtet ihr am Telefon? Ja, haben wir so ein bisschen. Ja. Ne? Aber mehr nicht, keinen Telefonsex oder so. Nein, nein, nein, nein. Hast du ein Bild von ihm gesehen? Ja, ja. Gefällt er dir? Ja, ja. Er sieht ganz nett aus, muss ich sagen. Ja. Und du hast auch ein ehrliches Foto von dir geschickt? Ja, ja, klar. Kein Fake-Foto? Nein, nein, nein. Weil sowas mag ich selber nicht. Ja. Und, wie weit wohnt ihr auseinander? Eine Stunde ungefähr. Warum trefft ihr euch nicht? Wir haben uns dann getroffen. Ach. Am Wochenende. Mhm. Und ja, wir wollten, also wir haben ja lange telefoniert. Ich hatte so ein bisschen Vertrauen aufgebaut, umgekehrt auch. Mhm. Und ja, wir wollten uns dann, ich wollte mich die ganze Zeit dann eben irgendwo so außerhalb treffen, aber ich habe dann gedacht, ja, weil so ein blödes Wetter war, es war wirklich regnerisch, stürmisch und so. Ich habe gesagt, ach, dann hole ich ihn hier am Bahnhof ab, er kam mit der Bahn. Mhm. Ja, und dann haben wir uns das hier halt gemütlich gemacht, ne, haben uns unterhalten, haben uns Essen bestellt, war eigentlich ganz nett alles, ja. Und ja, so ein bisschen Kribbeln kam auf, ich habe ihn dann auch wieder zum Bahnhof zurückgebracht und so. Am selben Tag noch? Ja, und er selber auch dann und hat dann auch gemeint, er ist so ein bisschen, er darf nicht in meine Augen gucken, weil er verliebt sich sonst in mich. Mhm. Ne? Und ich habe ihm aber von Anfang an gesagt, ich komme damit nicht so ganz so zurecht. Ich finde lieb und nett auch total, ja, goldig, auch vom Lächeln her und so. Das hat es mir auch so ein bisschen angetan. Du hast irgendwelche Bedenken. Ja. Welche Bedenken hast du? Das Alter. Ach, das Alter. Ja. Sonst keinerlei Bedenken. Also zum Beispiel muss ich dich fragen, ja. bist du wohlhabend? Nein, nein. Nicht unbedingt. Also er kann sich so von dir keine großen Reichtümer erhoffen. Nein, nein. So wie wir es gerade andersrum gehört haben. Ja, ich habe es gerade gehört. Ne? Das ist nicht. Sehr heftig gewesen. Also da bin ich eigentlich so, dass ich da sehr drauf achte. Was macht er vom Beruf? Er arbeitet irgendwo im Lager. Ja, und hast du irgendwie rausbekommen, ob er schon mal eine Beziehung zu einer älteren Frau hatte? Nein, bisher noch nicht. Also wohl doch, aber die war dann schon ein bisschen jünger schon noch als ich. Mhm. Ne? Mhm. Ja, das sind jetzt 20 Jahre, ne? Ungefähr. Ja, eben. Ich meine, er hat ja zugegeben, dass er sich schon in mich verguckt hat und so, aber ich halte das noch so ein bisschen auf Abstand. Mhm. Und weil ich eben selber nicht schlüssig bin. Aber ein bisschen hast du dich ja auch in ihn verguckt, aber du bist gebremst wegen des Alters, kann man das so sagen? Ja, genau. Wenn der jetzt, sagen wir mal, 45 wäre, dann wäre es gar nicht so dramatisch. Dann wäre es nicht so, nein, weil im Grunde genommen könnte es ja mein Sohn sein, ne? Hast du einen Sohn? Ich habe einen Sohn in dem Alter, fast in dem Alter, Wolltest du dich schämen vor deinem Sohn? Ich weiß es nicht, ich glaube schon, irgendwie. Hast du überhaupt jemandem schon davon erzählt, von dieser Geheim? Ja, meine Freundin. Freundin? Ja. Was sagt die? Ja, sie hat halt gesagt, ich soll das halt auf mich zukommen lassen, weil der Altersunterschied soll ja keine Rolle spielen, so, ne? Aber für mich ist das halt, wenn ich jetzt keinen Sohn hätte in dem Alter, dann glaube ich, wäre das so ein bisschen was anderes. Manchmal sind die Ratschläge der besten Freunde und Freundinnen ja gar nicht so schlecht, weil die einen so gut kennen. Ja, ja. Und wenn sie so sagt, die wird dich ja auch schon durchlöchert haben, was den Typ anbelangt, und du wirst viel mit ihr drüber gesprochen haben. Ja. Wenn sie sagt, lass das doch mal auf dich zukommen, langsam angehen, finde ich das eigentlich einen ganz schlauen Ratschlag. Okay. Wie ist denn dein Sohn so drauf? Ist der eher konservativ? Oder glaubst du, dass er sagt, super Mama, ist mir egal, wenn der Typ so alt ist wie ich? Nee, ich glaube, so würde er nicht reagieren. Ich glaube, er würde sagen, Mama, geht's noch so ungefähr? Ja, ja, ach, ja, ja, ich denke schon. Hm. Aber weißt du, Sabine, wenn jetzt alle anderen Dinge ausgeschlossen sind, wenn du glaubst, dass der das ernst meint, wenn du glaubst, dass der dich nicht in irgendeiner Weise ausnutzen will. Nein, das würde er gar nicht. Im Gegenteil. Also er hat schon Pläne, mal auch bei uns wieder treffen und er würde alles auch mir ausgeben und bezahlen. Und ich will das ja eigentlich auch gar nicht so. Und dadurch, dass ich selber mir nicht schlüssig bin, habe ich so das Gefühl, ich will ihn auch nicht irgendwie auf die Warteschleife setzen oder möchte ihn auch nicht so auf der anderen Seite auch nicht verletzen. Also Hast du ihm das mal gegenüber thematisiert, dass du ein bisschen unwohles Gefühl hast? Ja, ich rede da ganz offen mit ihm. Was sagt er darauf? Er hat gesagt, ja, ich kann mich auch erstmal zurückziehen und dann hören wir uns nicht. Und also er ist in allem offen. Er kann das auch verstehen, wenn ich jetzt sage, dass ich es nicht kann wegen dem Alter. Das wäre auch gar kein Problem. Wobei er dann wiederum auch gesagt hat, er wäre dann schon ein bisschen traurig. Mhm. Ne? Weißt du etwas über seinen Hintergrund? Hat er noch Eltern zum Beispiel? Ja, die leben auch hier. Mhm. Und was würden die sagen? Hat er darüber gesprochen? Was würden die sagen, wenn er so eine doch etwas ältere Freundin hätte? Soweit hat er jetzt nicht unbedingt denken wollen, aber er selber denkt, dadurch, dass sie sehr offen sind, würden die da jetzt nicht groß was sagen, ne? Also er hatte zum Beispiel mit seiner Schwester drüber gesprochen, ein Bild geschrieben, die fand das ganz toll und wünscht ihm viel Glück und so. Sabine, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also zunächst hatte ich gerade so ein bisschen Sorge, erst mal getroffen, gleich zu Hause. Ist es gut gegangen, Gott sei Dank. Ja. Man hätte sich auch in einem Café treffen können oder irgendwo in einem öffentlichen Raum. Na ja, klar. Es gibt so viele grauenhafte Geschichten, da ist man schon vorsichtig. Ja. Wenn du jetzt alle Vorsichtsmaßnahmen so im Kopf hast und du sagst, nee, das ist ein ehrlicher junger Mann und der ist wirklich an mir interessiert. Ist meine Meinung bei 20 Jahren Unterschied. Ich finde 20 Jahre nicht so schlimm. Okay. Mach es, wie deine Freundin es dir gesagt hat. Lass es langsam angehen. Wirklich langsam, damit du auch ein Gefühl dafür kriegst. Und wenn dann dein Sohn irgendwann eine blöde Bemerkung macht, dann ist es halt so. Dann finde ich das blöd von deinem Sohn. Ich finde, ihm sollte daran gelegen sein, dass die Mutter glücklich ist. Und wenn die Mutter eine Liebe findet, die nun 20 Jahre jünger ist, so what? Ja. Egal. Das ist auch so, dass ich sowas auch noch nie hatte. Also es ist sehr, sehr ungewohnt alles. Ne? Und wie lange bist du eigentlich solo? Jetzt seit anderthalb, fast zwei Jahren. Und der Mann, mit dem du zum Schluss zusammen warst, ist das der Vater von deinem Sohn? Nein. Okay. Nein, zu dem besteht auch gar kein Kontakt. Der letzte Freund, wie alt war der? Der war so in meinem Alter. Ja. Bisschen jünger. Hat der Sohn mit dem einen guten Kontakt gehabt? Ja, eigentlich schon. Ah ja. Ja. Da hatten wir auch gar keine Probleme gehabt. Wie lange warst du mit dem zusammen? Das war nicht so lang. Knapp ein Jahr. Ach so. Also Sabine, ich wiederhole mich nur. Ich würde mich wiederholen. Mach es, aber mach es vorsichtig. Ja. Vielleicht ist es dein Glück und du wirst in einem halben Jahr sagen, was für ein Geschenk, dass ich so eine Liebe gefunden habe. Okay. 20 Jahre sind nicht so viel, finde ich. Für mich ist das halt so ein bisschen. Ja, verstehe ich schon. Ja. Na, und wenn dann andere dann fragen, oh, wie alt ist er denn und so und dann. Weißt du, ich wäre jetzt in Bredouille, wenn der Junge 21 wäre oder so. Ja, ne, um Gottes Willen. Dann wäre ich jetzt sehr, sehr am Schwanken. Mit 33, Mann. Ja. Du bist 51. Gibt so viele 50-Jährige, die sind mental auch so drauf wie Ende 30-Jährige. Ja, ich will aber auch nicht so, dass ich habe so das Gefühl, dass andere vielleicht denken, ich hätte so irgendwie so eine Art Mutterkomplex dann oder oder vergiss mal die anderen. Ja, vergiss mal die anderen. Denk an deine Freundin, denk jetzt an mich und dann lass es mal langsam gedeihen, das Ganze. Okay. Viel Glück und alles Gute. Ja, lieben Dank, Domian. Meinst du, ich könnte noch mal ein Autogramm haben? Ja, sehr gerne. Dann rufen wir dich jetzt gleich nochmal an, wegen deiner Anschrift. Lieb. Vielen, vielen Dank. Viel Glück, Sabine. Ciao. Danke, tschüss. Wir haben 1.36 Uhr, ihr Lieben. Und morgen ist Themennacht bei uns, wie immer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema morgen Nacht heißt Körperflüssigkeiten. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die jegliche Körperflüssigkeiten, was immer es auch ist, als Fetisch sehen, die das sexuell sehr attraktiv finden. Und wo die Körperflüssigkeiten eigentlich im Vordergrund der eigenen Sexualität stehen. Dann möchte ich gerne mit Menschen sprechen, die Urin trinken, nicht als Fetisch, sondern vielleicht als Heilmittel zum Beispiel. Mit Menschen, die inkontinent sind, mit Menschen, die Bluterkrankheit haben. Überhaupt gibt es eine ganze Menge Krankheiten, die auch letztendlich Körperflüssigkeit mit sich bringen und vielleicht auch große Beschwernisse. Wenn ihr mit mir darüber gerne sprechen wollt, über das Thema Körperflüssigkeiten, dann meldet euch wie immer an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr unter unserer Nummer an, kostenfrei natürlich. Da sind die Leitungen geschaltet oder morgen während der Sendung. Das Thema morgen Nacht heißt Körperflüssigkeiten. Das Thema heute ist offen und hier ist die Elisabeth, 56. Guten Morgen, Elisabeth. Guten Morgen, Domian. Hallo, Elisabeth. Schön, dass du da bist. Also, ich habe mich sehr durchringen müssen. Und zwar mein Thema ist, dass mir immer mehr bewusst ist, dass ich mein Leben total vergammelt habe und nichts aus meinem Leben gemacht habe, obwohl ich eine Familie habe. Wie viele Kinder hast du? Zwei erwachsene Söhne. Zwei erwachsene Söhne. Ich meine, das ist ja schon mal eine tolle Leistung. Das ist das einzigste Positive in meinem Leben. Naja, ich müsste doch mal sagen, vom Alter her könnte ich eigentlich auch schon Oma sein. Aber der ältere Sohn hat keine feste Beziehung und der jüngere Sohn, der ist 27,5 und der ist sowieso auf die schiefe Bahn geraten. Das ist jetzt aber erstmal Lebenssache. Warum glaubst du denn, dass du dein Leben verdaddelt hast? Weil ich nie richtig gearbeitet habe. Mir ist nie bewusst geworden oder ich habe nie das Wichtigste im Leben, arbeiten zu gehen, habe ich total vernachlässigt. Also habe ich nie ernst genommen. Okay, du hast zwei Kinder großgezogen. Da habe ich ja sogar noch gearbeitet zu DDR-Zeiten. Also ich bin aus dem Osten und die ganze Misere ging nach der Wende los. Also ich habe auf Deutsch gesagt, nach der Wende noch einmal 6 Jahre gearbeitet, aber nur als mit Mindestverdienst. Mhm. Und was hast du gemacht? Im Prinzip eine Servicekraft. Ach, Servicekraft, okay. Ja, aber in einem Privatunternehmen. Mhm. Jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Ja. Hast du noch einen Partner? Ja, ich bin 37, ich habe nächste Woche meinen 37. Hochzeitstag, aber... Wie ist denn die Ehe? Na, auf jeden Fall nicht glücklich. Auf jeden Fall haben wir uns total auseinandergelebt. Nicht glücklich? Nicht glücklich, wir haben uns total auseinandergelebt. Mhm. Wir reden zwar noch miteinander, aber es gibt keinen Spaß. Man lebt so nebeneinander her. Gibt es Streit oft? Früher haben wir uns viel gestritten, auch vor die Kinder. Aber jetzt redet ihr gar nicht mehr miteinander groß. Ja, weil ich habe Angst. Ich habe Angst vor diesen Vorwürfen und im Grunde genommen habe ich auch viel falsch gemacht. Man hat ja gar nicht so viel falsch gemacht. Er ist ja immer arbeiten gegangen. Er hat ja auch vor der Familie gesorgt und ich habe ja auch nicht betteln müssen, darf ich mir das kaufen. Also ich habe da auch viele Freiheiten gehabt. Wie sieht das denn finanziell bei dir aus? Jetzt wird's immer mieser. Dein Mann arbeitet noch, der hat noch... Ja, aber der hatte jetzt auch zum Beispiel eine Winterpause. Mhm. Und da hat er ja nur Schlechtwettergeld bekommen und das war fast ein Drittel von dem, was er sonst verdient hat. Also Hast du mal darüber nachgedacht, dich von deinem Mann zu trennen? Nachgedacht habe ich schon oft darüber, aber den Schritt durchzuziehen, habe ich den Elan nicht. So wie ich vor vieles keinen Elan habe, was ernsthaft in Angriff zu nehmen oder was... Elisabeth, ich will dir mal was sagen. Du hast einen enormen Elan, habe ich so das Gefühl, mit dir ins Gericht zu gehen. Aber ich schaff's nicht, irgendwas zu ändern. Ja, aber das ist ja schon mal der... So radikal, das zu sagen, ich habe mein Leben verdaddelt und ich schaffe es irgendwie nicht, das zu verändern, ist ja schon der erste Schritt, was zu verändern. Weißt du, ganz viele Leute, denen es genauso geht wie dir, die sprechen überhaupt nicht drüber. Die werden ganz frustriert und sitzen nur noch in der Ecke und sind traurig und unglücklich. Aber du rebellierst ja geradezu. Das Problem ist, ich habe jetzt niemanden mehr groß, mit dem ich darüber reden kann. Von der Verwandtschaft zum Beispiel oder ich habe nur eine einzigste Freundin, die ist nicht greifbar für mich, die wohnt in Fürstenfeldbruck, Die Entfernung ist zu groß und sie geht voll auf Arbeit. Sie hat für vieles nicht Verständnis, wie mein Leben verläuft. Und was ist denn im Moment in deinem Leben noch schön? Das frage ich mich auch. Das frage ich mich ernsthaft. Was hält dich am Leben? Das ist ja das Problem, dass ich es jetzt, nachdem ich schon öfters manchmal mir selbst noch Gedanken hatte, dass sie jetzt wieder massiv sind, weil ich keinen Ausweg sehe. Ah, so schlimm ist es. Weil ich auch niemanden habe, den ich mich anvertrauen kann. So schlimm ist es, dass du darüber nachdenkst, dir das Leben zu nehmen. Weil man ja niemanden so richtig die Wahrheit sagen kann, dass man nicht arbeitet und dass man im Prinzip nicht für das Alter vorgesorgt hat, wobei ich ja schon immer gesagt habe, dass ich eigentlich gar nicht alt werden will, weil ich sehe keinen Sinn, warum soll ich alt werden? Ich sehe da. Weißt du, was der Sinn ist, überhaupt zu leben und alt zu werden? Dass man glückliche Momente im Leben hat. Die hast du aber nicht. Dann immer weniger. Also die im Moment fehlen die mir ganz. Ja. Aber Elisabeth, ich sag das nochmal. Du klingst für mich nicht wie eine völlig traurige, fertige Frau, die nur noch an ihr Ende denkt. Du klingst wie eine zornige Frau. Ja. Die zornig ist auf ihr Leben und auf die Umstände. Und Zorn ist unter Umständen in einer solchen Situation eine sehr gute Voraussetzung, etwas zu verändern. Weißt du, was ich finde? Du bist 56. Du bist noch nicht 76 oder 86. Dann wär's komplizierter. Du bist erst 56. Mhm. Mit 56 kann man sein Leben nochmal umkrempeln. Das kann man. Mhm. Man kann sich mit 56 zum Beispiel von seinem Mann trennen. Man kann mit 56, auch wenn man erstmal wenig Geld hat, dafür gibt's genügend Möglichkeiten, auch Unterstützung zu kriegen, in eine eigene Wohnung ziehen. Vielleicht gelingt es dir dann auch, wenn dieses, was ja was ganz Wichtiges in deinem Leben ist, glaube ich, dass du aus dieser Wohnung herauskommst mit deinem Mann. Vielleicht gelingt es dir sogar dann noch irgendwie. Ich bin ja sogar manchmal schon durchgespielt, also so, aber dann ist es wieder mehr oder weniger. Du hast es im Ernst gefragt worden, aber es ist als Schatz geendet, so ungefähr. Ja, ich sag dir, es gibt genügend Menschen, die diese Schritte unternehmen, auch die in so komplizierten Situationen leben wie du. Und den Menschen ist es auch gelungen. Mhm. Vielleicht hast du die Chance, nein, nicht vielleicht, ich finde, du hast die Chance für einen Neuanfang, für ein schönes und glücklicheres Leben als das, was du bisher Weißt du, Elisabeth, jeder Mensch ist verantwortlich für sein eigenes Leben, für jeden Tag. Und jeder Tag, den du weiter so verdaddelst, wie du es gerade gesagt hast, bist du schuld. Jetzt bist du schuld. Ich habe schon zu deinem Kollegen gesagt, ich bin zu feige, mir eine Arbeit zu suchen, weil mein Lebenslauf so mies ist, dass man den ja fast nirgends so vorzeigen kann. Muss man sich überhaupt nicht schämen. Es gibt viele Menschen, die solche Lebensläufe haben, und das ist auch keine Schande. Du hast zwei Kinder großgezogen, du warst Hausfrau. Dafür muss man sich nur wirklich nicht schämen. Du kommst aus der ehemaligen DDR, da gab es Umbrüche, das muss man auch alles berücksichtigen. Dafür muss man sich nicht schämen. Also, um das mal gleich klarzustellen. Du musst mehr Mut haben. Es ist dein Leben. Du bist der Schmied deines Glückes. Jeder Tag. Ich habe ja sowieso wenig geschmiedet an meinem Leben. Also ich habe ja. Elisabeth, ich will mal sagen, was sollen wir jetzt rumjammern über die Vergangenheit? Die verändern wir sowieso nicht mehr. Da ist sicher viel schiefgelaufen. Gebe ich dir recht. Aber schwamm drüber. Die Wurzeln liegen sowieso in der Kindheit. Das mag alles sein. Schon lange bewusst. Ja, mag alles sein. Aber jetzt geht es um das Heute und das Morgen. Darum geht es. Und jetzt musst du die Chancen am Schopf fassen, die du jetzt noch kriegen kannst. Mhm. Trennung, eigene Wohnung, vielleicht sogar noch eine Arbeit finden, Hartz IV beantragen oder was auch immer, Unterstützung beantragen, damit du ein bisschen Kohle auch zusammenkriegst. Ich glaube, du bist ein anderer Mensch, wenn du schon eine eigene Wohnung hast. Kann das sein? Schwer, aber nicht vorstellbar. Ist schwer vorstellbar? Ja. Aber wärst du nicht gerne, so hörte ich es doch gerade, von deinem Mann getrennt? Das ist genauso schwer vorstellbar, weil. Hast du Angst, allein zu sein? Nicht allein zu sein. Ich bin ja sowieso schon viel alleine. Ja. Aber dann wärst du frei. Dann wärst du eine freie Frau, wenn du in einer eigenen kleinen Wohnung wohnen würdest. weiß nicht, ob ich da noch mehr dran kaputt gehe, weil... Du darfst jetzt nicht so viel grübeln. Ich bin ja auch sehr verwurzelt mit seiner Familie. Also er ist der Älteste von 6 Kindern. Die sind alle noch da, seine Eltern. Seine Mutti hatte gestern einen Geburtstag. Ja, Elisabeth. 84 geworden. Es ist alles nicht einfach. Aber ich höre nur den ganzen... Aber im Grunde genommen schäme ich mich ja auch vor meinen Schwiegereltern. Nein, musst du nicht. Es ist dein Leben. Quatsch. Dein Leben ist es. Dein Leben. Naja, alle 6 Kinder für meinen Mann. Also wie gesagt, er ist der Älteste von 6 Kindern. Alle 6 Kinder arbeiten. Und ich als einzigste Schwiegertochter, ich arbeite nicht. Und warum hättest du denn jetzt die Chance noch zu arbeiten? Ja, hast du dich schon mal irgendwie kundig gemacht? Nein, ich hab Angst. Ich habe Angst, wohin zu gehen, die Leute anzusprechen. Ich hab Angst, dass ich nicht mehr mithalten kann. Ich mache folgenden Vorschlag. Ich glaube, du brauchst einfach, das ist mit einem so einem Gespräch, glaube ich, nicht getan. Du brauchst so eine mentale, also eine seelische Unterstützung für das, was du angehst. Vielleicht, die seelische Unterstützung habe ich eben von meinem Mann auch überhaupt nicht. Nee, genau, das habe ich schon verstanden. Ich kriege nur so Brocken hingeschmissen hier. Deswegen, wenn wir uns jetzt mal schlau machen, ich weiß nicht, wo du wohnst, musst du jetzt hier auch nicht sagen, das kannst du gleich mal einem Psychologen sagen. Mhm. Dann werden wir dir ein paar Adressen an die Hand geben, wo du zu einer Beratungsstelle, einer psychologischen Beratungsstelle gehen kannst. Damit du jemanden hast, weißt du, wir unterhalten uns jetzt mal 10 Minuten, das reicht nicht. Du brauchst jemanden, wo du jede Woche hingehen kannst, mit dem du auch die Sachen so ein bisschen planen kannst. Vielleicht ist auch der erste Schritt, dass du dir Arbeit suchst und dass du den Mut hast, Arbeit zu suchen. Mut, den ersten Schritt machen kannst. Aber du brauchst Unterstützung. Mhm. Und mit dieser Unterstützung, Elisabeth, mach was aus deinem Leben. Jeder Tag ist ein neues Leben, für das du verantwortlich bist. Nicht, dass du in 10 Jahren nochmal sagst, ich habe die letzten 10 Jahre auch noch verdaddelt. Mhm. Weißt du? Jetzt musst du handeln. Du kannst das. Ich spüre es einfach, weil du hast etwas Resolutes. Ja, du hast was Resolutes. Wenn du die Hemmungen erstmal überwunden hast, glaube ich auch, dass du das schaffst. Das sage ich nicht, um dich zu beruhigen. Ich glaube es wirklich. So. Jetzt wirst du auflegen und der Frank ruft dich zurück und dann kriegst du die Stellen an die Hand und dann mach es auch, geh mal dahin, das kann nicht schaden, du kannst nur gewinnen. Okay. Ja? Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Domion. Sehr gerne, Elisabeth. Ich drücke dir viele Monate mit mir gerungen, dich anzurufen. Ja. Und ich hoffe, es wird eine Nachfolge für dich geben, dass es diese Sendung weiterhin geben wird. Das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe es für alle Menschen, die an dieser Sendung so hängen. Ich höre mich auch regelmäßig an, schon seit mehreren Jahren. Tschüss. Vielen Dank erstmal. Sehr gerne, Elisabeth. Alles Gute und ich drücke dir den Daumen und der Frank ruft dich gleich zurück. Ja, danke. Du legst auf. Also. Tschüss. Tschüss. Ciao. Heiko, 23. Ja. Hallo, Heiko. Hallo. Hallo, Heiko. Und zwar geht es, sind die Nebengeräusche zu laut oder geht das? Du fährst Auto. Ja, ich bin LKW-Fahrer. Ja, es geht. Man kann dich verstehen. Leg mal los. Um was geht's, Heiko? Es geht darum, dass ich auf korpulentere Frauen stehe. Und du selbst bist ein dürrer Kerl? Ja, so normal gebaut, würde ich sagen. Wie viel wiegst du? Also, wie viel wiege ich auf? Ich bin 1,90, ich wiege 93 Kilo. Okay, also normaler Durchschnitt. Ein bisschen, genau. bisschen mehr sogar, aber okay. So. Du stehst auf korpulente, füllige Frauen. Genau. Wie füllig oder wie schwer sollten sie mindestens sein? So, ich hatte meine erste da, wo mir das so aufgefallen ist, was mich gereizt hatte, die habe ich in der Diskothek kennengelernt. Die war so verhältnismäßig, ich glaube, 1,70 Meter groß und hat so 110 bis 120 Kilo gewogen. Also das konnte ich, weiß ich jetzt nicht so genau. Okay. Kannst du es mir erklären, was dich so fasziniert an korpulenteren Frauen? Das ist, weiß ich nicht. Ich finde das angenehmer, sie so anzufassen. Du hast halt mehr, wie gesagt, mehr zum Greifen. Ja. Ja gut, so kann man es erklären. Bist du? Nee, denn, eigentlich nicht. Also weiter kann man es nicht erklären. Genau. Bist du denn zurzeit in einer Beziehung mit einer etwas korpulenteren Frau? Nee, mit einer schlanken Frau. Mit einer schlanken Frau? Ja. Mit einer sehr schlanken Frau? Ja, also so normal gebaut, ne? Also sie ist jetzt ansehen. Also man ist ein gutes Auge, also. Also ist gut fürs Auge, würde ich mal so sagen. Ja. Wie lange bist du mit dieser Frau schon zusammen? 3,5 Jahre circa. Aber du hast die Sehnsucht nach korpulenten Frauen. Ja, genau. Warum hast du dir nicht damals gleich eine korpulente Frau gesucht? Das fing erst an, als ich mit ihr in einer Beziehung war schon. Ach. Das ist nicht, also solche Dinge, naja, du bist 23 erst. Es kann sein, dass sich das erst dann in den letzten Jahren entwickelt hat. Genau. Wie stark ist denn jetzt deine Sehnsucht nach einer korpulenten Frau? Schon etwas. Also, weiß nicht, das letzte Mal ist schon ein bisschen länger her, weil, weiß ich nicht, hat sich so nicht ergeben. Und ich vermisse das schon ein wenig, muss ich sagen. Bist du deiner jetzigen Freundin treu? Mittlerweile schon, ja, seit einem Dreivierteljahr, ja, bestimmt. Ach so, erst seit einem Dreivierteljahr, vorher nicht? Nee, vorher nicht. Und habe ich das gerade richtig verstanden, dass du dann vorher mit korpulenten Frauen was gehabt hast? Ja, genau, ich habe die in der Diskothek kennengelernt und dann hat sich das bei der einen über mehrere Monate nur auf sexueller Basis hat sich das dann so abgespielt, ne? Das heißt, du bist deiner Freundin oder Frau, Freundin heftig fremdgegangen. Genau. Sie weiß das natürlich nicht. Sie weiß das nicht. Wie findest du denn das? Also ich mal, wenn das jetzt jemand mit mir abziehen würde, würde ich das natürlich auch scheiße finden. Ja. So gesagt. Ja. Aber weiß ich nicht. Ich will ihr das nicht erzählen, weil ich das auch nicht möchte, dass das mit ihr zu Ende geht, ne? Ja, das ist ja das alte Lied. Das ist jetzt zwar ein Widerspruch in sich irgendwie auf eine Art und Weise vielleicht, ja, aber... Natürlich. Was für ein Empfinden hast du denn zu deiner jetzigen Freundin noch? Also, ich liebe sie wirklich und ich habe auch sonst verstehen wir uns richtig gut und so, aber sexuell läuft da nichts mehr. Gar nichts mehr? Gar nicht mehr. Sie versucht es zwar zwischendurch mal, aber ich block dann immer ab. Wann hast du das letzte Mal mit ihr geschlafen? Puh, das ist eine gute Frage. Da musst du lange nachdenken. Schon ein wenig her. Da muss ich lange nachdenken. Ich gehe mir davon aus, dass sie auch so ungefähr in deinem Alter ist, deine Freundin. Ja, genau. Ja. Was sagt sie denn dazu? Ist sie nicht extrem unzufrieden? Nee, sie gibt mir kein Zeichen. Sie sagt auch nichts. Also... Oder zwischendurch mal fragt sie dann, ob ich Lust hätte, dann sage ich nein und dann hat sich das Thema so gesagt wieder gegessen. Bist du denn viel auf der Straße und nicht viel zu Hause? Ja, ich bin viel unterwegs. Glaubst du, dass sie denn treu ist? Das glaube ich ja. Ja. Also Heiko, jetzt unter uns Kerlen, das kann ja nicht auf Dauer jetzt so weitergehen. Nee, eigentlich nicht. Nee, definitiv nicht. Also ihr habt keinen Sex mehr. Gut, du liebst sie, was immer das auch heißen mag. Ihr kommt so ganz gut klar. Du hast keinen Sex. Ja. Du bist ihr sehr viel und sehr oft sexuell fremdgegangen. Du hast eine Sehnsucht nach korpulenten Frauen. Das treibt dich um. Das schreit ja geradezu danach zu sagen, ich muss eigentlich diese Beziehung beenden. Theoretisch schon, aber das ist ja auch nicht so einfach, ne? Die Beziehung wäre wahrscheinlich ganz schnell beendet, wenn deine Freundin wüsste, was da in den letzten 2 Jahren da alles passiert ist. Das glaube ich allerdings auch. Ja. Heiko, also ich finde, du sollst das auch, wenn du deine Freundin noch sehr achtest, ihr das nicht nochmal antun, dass du parallel eine Beziehung, eine geheimliche Beziehung zu einer korpulenten Frau hast. Mhm. So scharf, wie du drauf bist, wird das kurz oder lang passieren. Ja. Das glaube ich, das höre ich da so raus. So weit darf es nicht kommen. Da musst du Kerl genug sein und sagen, lass es uns sauber beenden. So sauber war es ja dann auch nicht, aber beende es. Okay. Ich sehe sonst keine keinen Ausweg, keinen guten. Nee, ist ja auch schon richtig. Ne? Ich versuche das aber dann auf freundlicher Basis noch zu halten, nicht, dass wir im Streit auseinandergehen. Ja, natürlich. Nochmal eine Frage zu der Sexualität. Du hast absolut keinen Bock mehr, mit deiner jetzigen Freundin zu schlafen. Nee. Ja. Das reicht mich einfach nicht. Ja. Heiko, Es ist alles gesagt, glaube ich. Das. Du musst handeln. Sein. Du musst handeln. Ich werde mir auf jeden Fall was überlegen. Ja. Da wünsche ich alles Gute und gute Entscheidung. Danke und gute Fahrt. Na, und wenn Sie aufhören mit der Sendung oder du, dann wünsche ich noch ein schönes Leben, ne? Sehr nett von dir, lieber Heiko. Dir wünsche ich auch ein schönes Leben, kann ich dir auch wünschen. Alles Gute. Danke. Tschüss. Danke dir. Ciao. Ciao. Und ach du lieber Himmel, jetzt habe ich mich verquatscht und ich habe die Uhr geguckt. Michaela ist hier. Die Michaela nehmen wir noch ganz kurz ran. 55. Guten Morgen, Michaela. Guten Morgen, Domian. Entschuldige, ich habe die Zeit nicht im Auge gehabt. Kein Problem. Sag ganz schnell, Domian, was es geht. Ich wollte eigentlich nur mal kurz ein Statement dazu geben von dem Herrn, der ganz zu Anfang mit dir gesprochen hatte, mit der Prostituierten. Mhm. Ich möchte jetzt mal so einen Appell an alle lieben Männer, die unterwegs sind. Das ist der größte Trick aller Prostituierten, auf diese Schiene zu fahren. Ich selbst habe als Animierdame gearbeitet, viele Jahre, liegt natürlich einige Jahre schon zurück. Mhm. Und es ist natürlich auf diese Art und Weise, wenn man die Liebe vorheuchelt, gerade... Also gibt es das öfters? Das ist Gang und Gäbe. Gang und Gäbe. Und davon, du bist auch sicher, der Fall von dem Johannes, die 10.000 Euro sind weg. Ja, natürlich. Das war vorauszusehen, weil das ist ja, ich sag mal... Gang und Gäbe, um überhaupt nachts Geld zu verdienen. Mhm. Und man spielt dann Liebe vor, das ist sehr traurig. Ich hatte auch viele Arbeitskollegen, die dieses gemacht haben. Auch ich bin in gewisser Schiene gefahren, aber nicht auf solch gemeinen Schiene. Man hamstert sich Stammkunden an, man entwickelt dann auch, wenn diese Gäste öfters kommen, entwickelt sich auch ein Verhältnis. Mhm. Das ist einfach so. Und man kann es auch Liebesverhältnis nennen. Und deiner Erfahrung nach fallen da viele Männer drauf rein? Ganz viele. Ganz viele. Ganz viele. Die verhökern ihr Monatsgehalt, wo vielleicht Miete, Kinder und Frau von ernährt wurde oder hätte müssen. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin jetzt auch schon viele Jahre aus dem Gewerbe raus, das schlechte Gewissen holt einen immer an. Mhm. Was glaube ich, vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, worauf sollten die Männer unbedingt achten, was sie warnen sollte? Also ich würde sagen, also niemals private Dinge erzählen, dass da der Knackpunkt kommt. Ich bin empfänglich jetzt für Liebe und für eine feste Beziehung. Mhm. Und wahrscheinlich nicht sagen, dass man Kohle hat. Das auf keinen Fall. Das genau. Auf keinen Fall. Weil nachts ist Alkohol sehr teuer und jeder Mann, der reinkommt, in welches Lokal auch immer, und die zweite Flasche Champagner bestellt von 300 Euro, das ist schon derjenige, Verstehe. Worauf die Mädels angesetzt Michaela, werden. Michaela, Sendung ist vorbei. Gut, dass du es noch gesagt hast. Vielen lieben Dank. Ja. Alles Gute. Tschüss. Gerne. In der Technik, Tim Dohnke. Morgen ist das Thema Körperflüssigkeiten. Macht's gut.